Blindenschrift. Wie lesen Menschen, die nicht sehen können? Menschen, die nicht sehen können, lesen mit den Händen. Das geht mit einer Schrift, die man mit den Fingern ertasten kann. Der Franzose Louis Braille ist der Erfinder dieser Schrift. Nach ihm wurde die Blindenschrift benannt. Mit einem Unfall fängt es an. Louis Braille wurde im Jahr 1809 in der Nähe von Paris geboren. Als Kleinkind verletzte er sich mit einem Werkzeug am Auge. Sein Auge entzündete sich schwer und Braille erblindete daran. Seine Eltern setzten sich daraufhin dafür ein, dass ihr Sohn eine normale Grundschule besuchen durfte. Braille und die Drahtbuchstaben. Die Eltern von Louis Braille schickten ihn nach der Grundschule auf eine besondere Schule für blinde Menschen in Paris. In dieser Schule lernte er eine Schrift. Mit dieser Schrift konnten blinde Menschen lesen. Die Buchstaben der Schrift bestanden aus gebogenem Draht. Es gab auch Bücher mit den Drahtbuchstaben, jedoch waren diese Bücher groß und schwer. Deshalb war das Lesen mühsam. In der Schule gab es 14 Bücher und Louis Braille las alle. Er träumte von einer leichteren Blindenschrift, mit der man mehr Bücher herstellen könnte. Die Braille-Schrift. Mit 11 Jahren traf Louis Braille einen Soldaten. Der Soldat erzählte, dass es in der Armee eine Schrift gab, die aus Punkten und Strichen besteht. Diese Punkte und Striche heben sich vom glatten Papier ab. Man kann die Punkte auf dem Papier also ertasten und muss sie nicht sehen. Für jeden Buchstaben werden die Punkte und Striche kombiniert. Louis Braille wollte aus der Armeeschrift eine Blindenschrift entwickeln. Er machte sie einfacher und besser. Im Oktober 1825 war die Blindenschrift fertig. Man kann sie schnell drucken und lesen. Die Schrift heißt wegen Louis Braille also Braille-Schrift. So funktioniert's. In Brailles Blindenschrift gibt es pro Buchstabe bis zu 6 Tastpunkte. Jedes Zeichen besteht aus einer bestimmten Anordnung der Tastpunkte. Die Buchstaben A bis J bestehen aus Kombinationen der oberen 4 Punkte. Die Buchstaben K bis T haben zusätzlich einen Punkt unten links. Und die Buchstaben U bis Z haben einen zusätzlichen Punkt unten rechts. Die Buchstaben sind groß genug, sodass man sie gut mit dem Finger ertasten kann. Später Erfolg. Als Erwachsener war Braille Lehrer an einer Blindenschule. Den großen Erfolg seiner Schrift erlebte er aber nicht mehr. Er starb 1852 mit 43 Jahren. Die Schrift verbreitete sich erst ab 1854. Sehr viele Bücher in der Brailleschrift erinnern an den Erfinder der Tastbuchstaben. Vielleicht hast du die Brailleschrift auch schon einmal bemerkt. Du findest sie zum Beispiel auf der Verpackung von Medikamenten. In Aufzügen sind die Zahlen für die Stockwerke oft in der Blindenschrift angegeben.